Ich wach entspannt morgens auf, die Sonne scheint durch die Rollläden. Und schon will ich einen Rollen, eben noch dran gedacht und jetzt schon ausgeführt. Das wird ein wundervoller Tag, ich hab es umgespürt. Mit der Morgenlatte raus aus dem Bett, mit der Knispel im Mund aus Klosett. So muss ein Tag anfangen, so muss es sein, verdammt. Noch dazu nen Kev, ich bin komplett entspannt. Ich will nicht rausgehen, ich seh doch alles durch das Fenster. Nichts zu fressen, ja, scheiß drauf, geh ich jetzt später. Und räum mir vorher lieber erstmal noch ne kleine Nein. Und es ist 12 Uhr mittags, ja, so soll es sein. Ich bin entspannt und will ne Beat bauen. Gegenüber im Büro seh ich den Albtraum. Ja, ich bin asozial, doch nur wenn das heißt, dass man außer auf chillen auf alles scheißt. Und so zünd ich noch entspannter die Lunte an. Ich baue einen Brett und schon sind ein paar Stunden vergangen. Was knurrt denn da? Bier schreit mein Magen. Ich guck auf die Uhr, 17 Uhr, ich wusste es. Feierabend! Denn auf mein Gefühl kann ich mich halt verlassen. Zurück von der Tanke, kann auf und noch ein Paffen. Und jetzt schön breit texten, schreibe Zeilen nieder. Doch Guss will noch Katzalt an die Plattenspieler. Schon ist es 2 Uhr nachts, der Tag perfekt vergangen. Dit ist fertig und zur Feier roll ich ein und hör ihn an. Häng auf dem Sofa und denk, das hast du gut gemacht. Ich bin mal gespannt, was Koma morgen dazu sagt. Ich zieh genüsslich und lausche dem Track. Ich bin so breit, ich schaff es nicht mal mehr ins Bett. Scheiß auf Romantik, ey, komm mal klar, was geht. Doch ich krieg Tränen in den Augen, wenn er auch bei mir im Zimmer steht. It's a lovely day. It's a lovely day. It's a lovely day. It's a lovely day. It's a lovely day. Den Tag. Spring aus dem Bett, schnell ne Sitzung im Bad. Der Pansen brennt und ich bin noch halb im Schlafmodus. Weiß nun grad, ich bin im Bad und dass ich derbe groß muss. Setz mir 5 Tassen Kaffee auf, das ist was ich brauch. So langsam wach ich auf, langsam erblick ich das Licht des Tages. Bin noch dicht von gestern Abend, sitz am Tisch, raff noch gar nichts. Mein Plan, erstmal ein Drehen, mach mich locker, was noch geht. Ha, nicht viel, na mal sehen. Kurz nach 10, ich beleg mir ne Wurststulle, Stuhl für mein Zimmer und ich furz in meine Furzmulde. Mach auf Sunshine, ich mach heute nichts, nein. Lass einfach Gott nen guten Mann sein. Atme mein Hand fein, sitz im Dampf mein Joint in der Hand, ich brauch das Zeug zum entspannt sein. Ich bin komplett weggepennt, 14 Uhr wach auf mit dem Bett und Sauberfleck im Hemd. Wechsel das Hemd und nimm mir den Jogging-Preller. Geh nach Generotski und ich fress einen fetten Storyteller. Alles drauf, Bräuler, Pommes, Schranke. Danach 8 Bohrmeister auf Pommes von der Tanke. Ich sag noch Danke, pack 8 Flaschen ein. Geh nach Hause, ich treff Gaba, er sagt krass, komme rein. Ey, Koma, hör, was ich hier für'n Pater hab. Gestern geschrieben, das Thema ein entspannter Tag. Sag, ich bin dabei, stell die Flaschen auf den Tisch. Schreib die Bars, alles easy, mehr brauch ich gerade nicht. It's a lovely day. Yeah. It's a lovely day. Yeah, it's a lovely day. It's a lovely day. Yeah.